Ich begrüße euch zum dritten Vortrag dieser Konferenz mit dem Titel von der Gretchenfrage zurück zur Michel-Skala, der sich mit dem Gehalt und der Bedeutung der neuen Lieblingsfrage der radikalen Linken, welche lautet, wie normal ist Deutschland, auseinandersetzen wird. Hierzu begrüße ich ganz herzlich Sonja Witte. Sonja ist selbst Mitveranstalterin dieser Konferenz und Teil der antinationalen Gruppe Bremen. Das Thema des Vortrags entstand unter anderem aus Diskussionen, welche innerhalb der Gruppe in der Vorbereitung dieser Konferenz geführt wurden. Kurze Anmerkung, die Michel-Skala ist der Name für die Bewertungsskala der vom Hamburger Institut für Sozialforschung in Auftrag gegebenen qualitativen Studie, welche Wolfgang Port Anfang der 90er Jahre durchgeführt hat. Ports Studie beschäftigt sich mit der Erforschung des faschistischen Potenzials innerhalb der deutschen Bevölkerung. Ursprünglich hatten wir Wolfgang Port für diese Konferenz eingeladen, der uns aber leider nicht zugesagt hatte. Die ANG freut sich daher umso mehr, dass Sonja als vierte Referentin kurzfristig eingesprungen ist und in ihrem Vortrag unter anderem anhand von Ports Studie einen kritischen Kommentar zur aktuellen linken Debatte machen wird. Sonja hält schon seit vielen Jahren Vorträge in der ganzen Bundesrepublik, unter anderem zu dem Schwerpunkt der intergenerativen Vergangenheitsbewältigung. In Hitchcock in Deutschland oder wie Nazis zu Dealern wurden, setzt sie sich mit der deutschen Schuldabwehr am Beispiel von Hitchcocks Film Notorious auseinander und verdeutlicht, dass sich die Auflösung der faschistischen Masse in den 50er Jahren in Deutschland nur mit der gleichzeitigen Entwirklichung der Vergangenheit vollziehen konnte. Des Weiteren publiziert Sonja zu den Themenbereichen Psychoanalyse, Postnarzissmus und Kulturindustrie. Unter dem Titel »Wenn Deutsche zu sehr lieben, Sexualität und Geschlechterverhältnisse im postfaschistischen Deutschland« veröffentlichte sie zusammen mit Carmen Dienert und Lars Quart-Fasel einen Beitrag in dem 2003 herausgegebenen Sammelband »Subjekt in der Berliner Republik«. 2007 veröffentlichte Sonja als Teil der Gruppe KIT-Kritik den Sammelband »Deutschlandwunder – Wunsch und Wahn in der postnarzissischen Kultur«. Ihr darin enthaltener Text zum Spielfilm »Das Wunder von Bern« stellt dar, wie sich anhand des Films die Versöhnung der Generationen und Geschlechter in Deutschland vollzieht und dass die allgemeine Auffassung davon, was eine jeweilige Generation ausmache, zum Beispiel die Stilisierung der 68er zu Tabubrechern des Schweigens über die NS-Verbrechen der Eltern, selbst schon Teil einer Deutung von Geschichte ist, die in Deutschland immer auch kollektive Vergangenheitsbewältigung bedeutet. Außerdem ist Sonja aktiv bei den Lehmann-Lehns, das ist eine überregionale Gruppe zur Kritik des Geschlechterverhältnisses und Teil der Prima Zeitschrift Extrablatt aus Gründen gegen fast alles, in der sie regelmäßig Artikel veröffentlicht, unter anderem zu den Themen Religionskritik und Kunst. Jetzt habe ich so schnell fertig gelesen, dass ich dir auch gleich das Wort übertragen kann. Sonja. Okay. Vielen Dank, Benny, für die nette Einleitung. Ist das an? Ist das laut genug? Ja? Gut. Gut.